dann stecken sie mich in Ketten, kommt der Führer, selbst und zieht Preise in diesem Land, mich ein großer Fett.